Die DVRK-Delegation erklärte am 28. Juni auf dem offenen Seminar des UN-Sicherheitsrates den prinzipiellen Standpunkt der DVRK zur Massenvernichtungswaffensperre. Er sagte wie folgt: Auf der koreanischen Halbinsel vergrößert sich heute die Kriegsgefahr und schweben die schwarzen Wolken eines Atomkrieges. Der Hauptgrund dafür liegt eben in der anachronistischen feindseligen Korea-Politik der USA und ihren Machenschaften zur Entfesselung eines Krieges. Die Verstärkung der Atomstreitkräfte der DVRK ist eine allzu gerechte Ausübung des Souveränitätsrechts, die es zum Ziel hat, die beispiellose Atomkriegsgefahr und die Sanktionen und den Druck seitens der USA zu vereiteln und so den Frieden und die Sicherheit auf der Koreanischen Halbinsel und in der Region zu schützen, wie auch die wahre internationale Gerechtigkeit zu verwirklichen. Es ist ein Gipfel der Frechheit, Arroganz, Eigennützigkeit und Doppelzüngigkeit, dass die USA, die sich für ewigen Alleinbesitz der entwickeltesten Waffensysteme in der Welt mit der Aufrüstung einschließlich der Modernisierung der Atomwaffen beschäftigen, den anderen Ländern den Test und Abschuss von Atomwaffen und ballistischen Raketen verbieten. Um der nuklearen Drohung seitens der USA, die immer gefährlicher wird, ein für allemal ein Ende zu setzen und den Frieden und die Sicherheit der Koreanischen Halbinsel und der Welt zu schützen, wird die DVRK ihre Selbstverteidigungskraft mit der atomaren Abschreckungskraft als Kern allseitig verstärken.